Zur Verurteilung der Entführung der DVK-Bürgerinnen durch das südkoreanische Regime veröffentlichte die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, die ihren Hauptsitz in Spanien hat, am 7. Juni eine Erklärung, und das japanische Ehime-Institut für die gegenwärtige Korea-Frage richtete an die südkoreanische Botschaft in Japan ein Protestschreiben.